1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitagnacht. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Michael und der ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen, Domian. Ja, Michael. Und also, was geht's bei dir? Ja, das ist alles total kompliziert bei mir irgendwie. Also das hat angefangen vor ungefähr 11 Jahren. Ja. Na, hat der beste Freund die Frau geheiratet. Deine Frau? Nein, ich meine seine dann. Seine Frau. Und ja, dann ist sie ihm fremdgegangen. Ja. Warum auch immer. Dann haben wir ziemlich viel miteinander geredet. Du und die Frau? Ja, genau. Und sind dann leider auch dann im Bett gelandet. Oh shit. Ja, genau. So. Das ist ganz übel. Genau, dann haben wir das auf Eis gelegt. Einmal im Bett gelandet? Ja, ein oder zweimal. Mhm. Und ja, jetzt ging das Spiel vor 3 Jahren, 4 Jahren nochmal los. Dann hatte sie wieder was mit einem anderen oder mit einer anderen. Mit einer anderen, also ja, mit einer Frau? Genau. Und dann hatten wir wieder was. Aber sie ist nach wie vor mit deinem besten Freund zusammen. Richtig, richtig. Du bist Single. Ich bin Single, ja, ja. Ganz genau. Das wäre jetzt noch komplizierter, wenn du jetzt auch noch. Genau, irgendwie. Das wäre super kompliziert. So, und ganz aktuell jetzt, wie sieht's jetzt aus? Heute? Heute habe ich wieder Abstand gehalten, aber wir hatten was miteinander vor ein paar Monaten. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem besten Freund mittlerweile? Eigentlich noch sehr gut. Aber also, bist du nicht in einem wahnsinnigen Loyalitätskonflikt? Tierischen. Eigentlich kannst du ihm doch gar nicht gegenübertreten. Eigentlich nicht. Ich versuche das so weit zu verbergen. Weiß er das denn, dass sie mit anderen fremd geht? Mit dem ersten, ja. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Und wenn man ihn darauf hinweist, dann ist das ja alles gar nicht so. Puh. Ja. Wie hältst du das aus? Deswegen rufe ich dich gerade an. Oder anders gefragt, warum tust du das? Das weiß ich auch nicht. Du bist ja offensichtlich nicht verliebt in die Frau. Doch, ein bisschen. Ja, sie aber, auch irgendwie. Ja, irgendwie, aber es hält sich an Grenzen, sonst wäre da schon, die Macht der Liebe hätte euch schon zusammengebracht irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Sex, Geilheit, um es ganz profan zu sagen. Wahrscheinlich, ja. Das ausprobieren. Das ist mies. Ja. Such dir andere Frauen. Ja. Du bist ein netter Kerl, so höre ich schon. Du wirst wahrscheinlich großen Erfolg bei Frauen haben. Überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Ehrlich nicht? Nee. Wie kommt's? Ja, keine Ahnung. Falsche Aussehen, ich weiß nicht. Zu ehrlich. Wie siehst du denn aus? Sehr, sehr groß, korpulent noch. Ja, gut, aber. Ja, das halten auch die meisten Frauen ab, echt. Ich dachte, die Mädels mögen große Männer. Anscheinend nicht mich. Ja, aber komm, Schatz beiseite. Ich finde, eine Freundschaft ist etwas Unantastbares. Sollte so sein, ne? Und das habe ich ja schon so oft gesagt. Ich finde, das ist absolut tabu, die Freundin des Freundes, besten Freundes. Es sei denn, man ist wirklich unfassbar verliebt in die Person und die Person in einen auch, dann bahnt sich die Liebe den Weg. Aber nicht so ein Gedöns da, was ihr da macht. Das ist doch grauenhaft. Ja, ich weiß. Du könntest doch niemals mehr deinem Freund gegenüber dem unter die Augen kommen, wenn der das mal erfährt. Du bist doch, wenn er das erfährt, richtig. Dann ist die Freundschaft tot. Auf jeden Fall. Nur wegen irgendeiner, ich sag das mal ganz profan, nur wegen irgendeiner blöden Vögelei. Ja. Ja. Ist dir denn diese Freundschaft sehr wertvoll? Welche? Nicht zu der Frau, sondern zu deinem Freund. Ja. Ist das, würdest du sagen, sogar wirklich dein allerbester Freund? Ja, mit dem kann man alles machen. Wir unternehmen wirklich viel auch. Wenn er Probleme hat, ruft er an. Wenn ich Probleme habe, rufe ich an. Und wir sind halt immer wirklich füreinander da. Dann darfst du das nie wieder tun, finde ich. Aber wie gesagt. Nie wieder. Wenn man ihn drauf anspricht, von wegen hier, schießt doch die Frau ab, und so. Das will er dann auch nicht hören. Also wenn man ihn da in die Richtung schießt. Ja, ich meine, wenn du die Karten auf den Tisch legen würdest, dann würde der wahrscheinlich auch anders der Frau gegenüberstehen. wenn der das alles wüsste, was da passiert ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, bricht für den ein Universum zusammen. Wahrscheinlich, ja. Aber soll man das Universum zusammenbrechen lassen oder dann lieber so weitermachen wie jetzt? Also nee, ich finde, man soll sich erstmal anständig verhalten. Und das tust du nicht. Ja. Das ist der erste Schritt. Wie, wann du ihm das vielleicht dann doch mal irgendwann alles beichten willst oder sollst, ist eine andere Frage. Aber das erste ist, dass du dich nicht mehr so verhältst, dass du die Finger von der Frau lässt. Ja. Finde ja, ich. Das hatte ich ja eh vor. Also stell dir mal wirklich vor, der würde, das wäre alles umgedreht und der würde das mit dir machen. Ja. Stimmt schon. Wie gruselig. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Was, ich meine, sie ist ja auch ganz, ganz durchtrieben. Redet ihr darüber? Wie sie sich fühlt dabei und was sie denkt und was das soll? Ja, öfters mal. Und, was sagt sie? Ja, da wird man nicht schlau draus, also. Die tanzt auf anderen Hochzeiten und hat da ihr festes, gemütliches Zuhause, die Sicherheit und holt sich dann ab und zu ihren Spaß noch woanders. Ganz genau, so sieht das aus. Haben die Kinder? Ja. Das auch? Mhm. Also, da ist eine ganze Menge Verantwortung auch im Spiel. Ja, leider. Michael, ich kann dir nur sagen, lass die Finger davon. Das ist schon schlimm genug, was du gemacht hast. Ich weiß gar nicht, wie das wieder gut machen sollst. Das weiß ich auch nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Also entweder fällt da jetzt der große Mantel des Schweigens über alles. Ja. Oder du sagst ihm, ich meine, eigentlich müsste man als Freund ja auch die Pflicht haben, den Freund vor einer solchen Partnerin zu warnen. Ja, das habe ich aber auch versucht. Naja, gut, nicht aber du hast einmal. Ja nicht die Wahrheit gesagt. Du hast ja nur so dubios, theoretisch was gesagt. Du hast ja nicht gesagt, die macht das und das und das und übrigens mit mir auch. Das ist richtig, das habe ich so nicht gesagt. Ja. Aber die Richtung, die stimmt ja schon. Ja gut, aber wenn... Das will er halt auch nicht hören. Ja, aber ihm ist es vielleicht nicht konkret genug. Ja, gut. Eigentlich hat man als Freund die Pflicht, das zu tun, finde ich. Aber du, damit gräbst du dir ein eigenes Grab, wahrscheinlich ist eben. Die Freundschaft dann dahin. Eben. Michael, lass es zunächst zumindest sein. Mhm. Und vielleicht gibt es Entwicklungen, die dich noch zu einer Entscheidung bringen, was du weitermachen sollst. Aber das mach auf keinen Fall. Nee, das, wie gesagt, das hatte ich auch vor, so nicht mehr zu machen. Also, ja. Wie gesagt, ich wollte mich eigentlich mit ihm mal an den Tisch setzen und mal ein bisschen drüber reden. Aber da weiß ich nicht, ob es das Richtige ist. Nein, wenn du mit ihm reden willst darüber, dann musst du dir vorher im Klaren sein, richtig oder gar nicht. Ja. Du kannst nicht so ein bisschen und dann fragt der ja, was ist denn und warum und dann versteht er das gar nicht und du redest um den heißen Brei herum. Nee, wenn wollte ich das eh richtig machen, also. Ja, vielleicht, ich meine, vielleicht hält die Freundschaft das sogar aus. Vielleicht ist er am Anfang wütend und rechnet es dir wiederum hinterher hoch an, dass du es gesagt hast. Ja. Kann ja auch sein. Natürlich, es ist halt immer schwer, in die Leute zu gucken, wie sie reagieren. Riskier es doch. Ja, ist schwer. Ja, leicht ist es nicht. Ja. Das ist mir schon klar. Riskier es. Meinst du, soll ich echt riskieren? Ja, ich glaube, dass du letztendlich für dich besser dastehst und du wirst der Freundschaft gerecht. Mit allen Konsequenzen. Ja. Da bricht natürlich deren Beziehung auch auseinander. Das ist richtig. Aber dann muss, das ist dann wiederum deren Aufgabe, das, wenn, wie auch immer, wieder hinzukriegen. Ja. Weil die Frau, die hat auch noch mehr Probleme. Also Bulimie, Magersucht und ich würde auf ADS tippen, also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. Und also es hört sich echt so an. Weil einerseits sagt sie so und andererseits hintenrum wieder ganz anders, was du dann von anderen Leuten so hörst. Und okay. Echt schwierig. Lass es sein zunächst und dann überleg, wie du weiter vorgehst mit dem Freund. Mhm. Okay? Gut. Alles Gute. Alles Gute. Danke dir und super Sendung. Sehr gerne, Michael. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Christine 47. Hallo, Christine. Hallo, Jürgen. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Christine? Um kleine braune Fläschchen, die ich in meinem Tiefkühler gefunden habe, namens Poppers. Um kleine braune Fläschchen? Duftaroma angeblich. Poppers ist doch eine böse Sexdroge, ne? Das weiß ich eben nicht so, deswegen melde ich mich hier. Ich habe diese Fläschchen gefunden. Ich habe auch in der E-Mail eine Bestellung bei Poppers gefunden, wo das als Duft- und Aromastoffe verkauft wird, die erotisierend sein sollen. Ich kenne das, früher aus der Schulenszene. Da haben die Jungs heute wahrscheinlich auch noch sehr stark konsumiert. Ich kenne das gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Du hast es bei dir im Kühlfach gefunden? Im Tiefkühler, ja. Es ist dann eine Flüssigkeit, die nicht gefriert. Wer hat die denn da reingelegt? Ich gehe mal davon an, dass nur, wenn mein Mann hier lebt, er hat die da reingelegt, da bin ich es nicht wahr. Also ihr beiden lebt alleine in der Wohnung oder im Haus? Ja, ganz genau, in der Wohnung. Es gibt keinen Sohn oder? Doch, es gibt einen Sohn, aber dem schreibe ich das nicht zu. Es ist eine Bestellung, die über unsere E-Mail gekommen ist. So, und da ich keine Auskunft von meinem Mann bekomme, er weicht aus, habe ich mich einfach mal im Internet schlau gemacht und da bin ich auf diese Schwulendroge gestoßen. Genau. Ich erinnere mich, dass ich das gesehen habe, dass die Jungs oft auf der Tanzfläche tanzen und immer wieder von diesem Zeug schnüffeln. Vermute mal, er macht das mit einer Inhalationsmaske. Was bestialisch stinkt? Ist es ein Hoch? Es stinkt bestialisch, ja. Es stinkt nach, nach Lösungsmittel. Lösungsmittel, genau. Kleber. Es riecht nicht nach Duftstoffe und Aroma. Und es ist insofern eine Sexdroge, soweit ich weiß, dass man während des sexuellen Spiels man noch mehr in Fahrt gerät, wenn man das einatmet. Also das habe ich auch gelesen, nur ich habe heimlich, er hat es heimlich gemacht. In der Bestellung sind jede Menge Cockringe dabei, da sind Bänder dabei zum Abschnüren und ich bin 10 Jahre verheiratet und weiß nicht mehr, wen ich neben mir habe. Könnte es sein, dass ein Mann ein schwules Doppelleben führt? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Als du ihn angesprochen hast auf diese... Er weicht mir aus. Ja, aber wie hat er denn im ersten Moment reagiert? Er dreht sich ab und geht. Keinen roten Kopf bekommen? Nix. Er dreht sich ab und geht? Ja, kriegt keine Antwort. Wann hast du die gefunden, die Dinger? Im Juli. Und wie ist seitdem so die Stimmung bei euch? Schlecht. Ich glaube, geht alles den Bach runter. Wenn du jetzt so im Nachhinein mal die letzten Monate und Jahre Revue passieren lässt, fallen dir sonst irgendwelche Merkwürdigkeiten noch auf? Ja. Was denn? Wir haben mindestens 3 Jahre keinen Sex mehr gehabt. Mhm. Es gibt keine Nettigkeiten mehr, kein gar nichts mehr. Mhm. Ist er viel unterwegs? Ja. Und was sagt er, wo er dann ist? Bei Freunden, bei ist sehr häufig sehr lange arbeiten und also so die üblichen Ausreden. Ja. Wenn man das mal so sagen darf. Ich wollte eigentlich was über dieses Papas von dir erfahren, wenn es möglich ist, weil ich Ich habe den Eindruck, du weißt schon ziemlich viel darüber. Ja, ich habe halt im Internet gelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Suchtmittel? Mhm. Ich frage mich, ist er süchtig? Ich weiß nicht, wie lange er es konsumiert schon. Mhm. Also ich stelle jetzt sofort die Verbindung her zur schwulen Welt. Ja, ich weiß, auch, weil es eben als Schwulendroge bezeichnet wird. Aber... Wenn ich das richtig gesehen habe, kommt das nicht aus Deutschland, sondern es kommt aus Amerika. Das kann sein. Aber du hast ja eben die anderen Sachen auch noch gefunden. Das deutet ja darauf hin, dass... Ja, das ist alles in einem Paket. Das war eine Bestellung, wo ich diese E-Mail gesehen habe. Die hat 108 Euro gekostet. Also schlimm finde ich ja, dass er dir ausweicht, dass er so feige ist und nicht irgendwas sagt. Aber ich bin 10 Jahre verheiratet und ich weiß das nicht. Naja, da gehen einem 1000 Sachen durch den Kopf. Wie lange schon, ne? Ja. War der von Anfang an so drauf, oder? Ich weiß das alles nicht. Wie war denn früher der Sex? Gut. Gut. Ja, gut. Hm. Naja, kann ja auch bisexuell sein und... ja, aber da muss man doch darüber reden, oder? Finde ich auch, natürlich. Ja. Natürlich, natürlich gar keine Frage. Ja, aber was mir ein bisschen... Sorgen macht, ob er vielleicht süchtig ist und Hilfe braucht. Was muss ich machen? Was soll ich tun? Das kann man natürlich jetzt nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Suchtgefahr da so groß ist, da habe ich keine Ahnung. Aber ich finde, entscheidend ist jetzt auch erstmal die Frage, was ist mit eurer Ehe los? Was macht der? Wie geht's weiter? Das ist die Frage. Du kannst ja jetzt nicht mit diesem Wissen oder mit diesem Verdacht, kannst du ja nicht weiter neben dem Mann parallel leben. Das geht ja nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich nur noch eine Ehe auf Papier. Ja, wie alt ist der Sohn? Er ist ein junger Erwachsener, 20. Ach so. Ja. Weiß der das auch schon? Es ist aber nicht mein Sohn. Es ist sein Sohn? Es ist sein Sohn. Hast du mit dem Sohn auch darüber gesprochen? Nein. Nein. Kriegt ihr das mit, dass da bei euch... Ich weiß das nicht. Ich glaube eher nein. Also nein, ich glaube das nicht. Ich würde, wenn ich du wäre, würde ich den Karl wirklich an die Wand stellen und sagen, jetzt sagst du mir, was los ist. Sonst kann ich so nicht leben. Und aber bitte bin... Jürgen, das habe ich gemacht. Ich kriege keine Antwort. Es wird aber auch noch nicht mal weggenommen, wenn man was verheimlichen will. Es ist alles seltsam. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch dreist, das in die Gefriertruhe zu legen. Das ist ihm doch klar, dass nein, du das... Nein, aber das habe ich auch im Internet gelesen, ja, dass das sehr schnell umkippen kann und schlecht werden kann. Ja, ja, aber der muss da damit rechnen, dass du das siehst und findest. Ja, deswegen. Vielleicht wollte er das ja auch, dass du es siehst. Vielleicht will er ja, dass das alles auf... Ja, aber dann kann man doch auch drüber reden. Ja, so feige ist er dann trotzdem. Ja. Ich würde dem auch ein Ultimatum stellen. Wenn du nicht mit mir redest, bin ich weg. Gehe ich. Ja. So hart das für dich ist, das ist 10 Jahre deines Lebens, das ist 10 Jahre deiner Ehe, das ist deine Ehe, 10 Jahre. Wenn so etwas so schrecklich endet, ist das natürlich äußerst schmerzhaft, das ist klar. Ja, das Schlimme ist für mich eigentlich, dass das Vertrauen so weg ist. Mhm. Weg. Das ist weg. Das war nicht mehr da. Nee, das ist nicht mehr da. Das ist weg, ja. Ja. Wie viel Mal hast du denn jetzt versucht, mit ihm zu reden, nachdem du es entdeckt hast? Ich habe das nicht mitgezählt, sporadisch. Es ist halt sehr unangenehm für ihn. Mhm. Und ja, irgendwo frage ich dann einfach auch nicht mehr so nach. Mhm. Und dann habe ich halt im Internet rum recherchiert und bin da auf böse Sachen gestoßen. Die machen mir ein bisschen Sorgen. Auf böse Sachen? Ja. Also er hat eine Inhalationsmaske, ne? Und wenn ich habe dran gerochen, es ist ätzend, es riecht wirklich ätzend. Und das inhaliert er mit einer Maske. Ja. Aber man weiß eben nicht, ob er das alleine macht oder ob er das mit anderen Leuten zusammen macht. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall ist irgendwas sehr, sehr Merkwürdiges da im Busch. Ja. Du hast aber. Die Ehe ist kaputt. Aber ich habe ein bisschen Problem, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, mit wem ich da verheiratet bin. Mhm. Ja. Würde mir auch Angst machen. Ja, mir macht das auch ja, Angst. Würde mir andersrum Angst machen. Denke ich, aber vielleicht muss ich irgendwelche Schritte gehen und auch Hilfe, wer weiß. Ja, aber du bist nicht seine Amme. Nee, das ist wohl wahr, aber ich bin nicht. Der hat erstmal dein Vertrauen radikal brachial missbraucht. Und da solltest du dir jetzt erstmal keine Sorgen um ihn machen, sondern Sorgen um eure Ehe bzw. um dich machen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Hast du ihm denn auch schon angedroht, dass du gehst? Wir leben im Haus meiner Eltern, wenn dann wird er gehen. Mhm. Das heißt, du würdest ihn rausschmeißen? Ich habe das auch schon mal gemacht. Wir hatten schon mal vor 3 Jahren einen sehr kritischen Punkt. Ist er da gegangen? Nein, er ist auf dem letzten Tag dann doch geblieben. Mhm. Und da war ich damals sehr froh und es hat sich aber letztendlich nichts geändert. Nur, das ist jetzt so wirklich ein Schock, immer wieder was Neues zu finden. Mal angefangen von Kopfkriegen, denke ich mal schon, sollte ich sowas wissen. Ich würde es an deiner Stelle wirklich auf die Spitze treiben. Ja. Und ich würde an deiner Stelle auch, wenn du jetzt, du bist ja angeschlagen, du hast vielleicht auch niemanden, mit dem du da so drüber reden kannst. Doch, ich habe schon jemanden, aber dennoch wäre es vielleicht auch nicht wirklich so, keine Ahnung. Vielleicht wäre auch eine Einzelberatung in einer Eheberatungsstelle nicht schlecht für dich. Dann gehst du alleine. Ach so, ja. Das... um einfach für dich ein bisschen dich zu stabilisieren und so. Ja. Aber du musst was unternehmen. Ich könnte so nicht leben mit ihm. Ja, ich muss was unternehmen. Die Frage ist nur, was unternehme ich? Indem du ihm ein Ultimatum stellst, dass er sagen soll, was los ist, sonst möchtest du, dass er das Haus verlässt. Ja. Und das musst du so ernst sagen, dass er das auch für richtig, für ernst empfindet. So, und jetzt ruft dich meine Psychologin an und gibt dir noch eine Beratungsstelle in deiner Umgebung an die Hand. Ja. Das ist so für den Notfall, dass du weißt, da kannst du auch noch hingehen und dich mit ein paar Fachleuten unterhalten. Ja, okay. Gut, Christine. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.20 Uhr und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und zwar fangen wir an mit dem Thema Borderline. Wir hatten ja diese Woche zwei Anrufe dazu, die sich sehr krass und klar positioniert haben gegen Borderline. Und das hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Und ich möchte euch eine Mail stellvertretend für die viele Post zu diesem Thema vorlesen, nämlich von Michaela. Und Michaela schreibt, als ich am Morgen beim Bügeln deine Sendung geschaut habe, Domian, fühlte ich mich nach den zwei Anrufern zum Thema Borderline total schlecht. Ich, die ich selbst Borderliner bin, hatte das Gefühl, als wenn wir Aussätzige wären. Das hörte sich für mich so an, dass am besten alle Männer um uns einen großen Bogen machen sollten. Ich war nach den Gesprächen wütend, traurig und enttäuscht, auch über deine Reaktion. Ich muss jeden Tag hart an mir arbeiten und bin stolz auf meine Erfolge. Also was die beiden Anrufer gesagt haben, das ist natürlich deren Meinung, das können die hier auch so sagen. Und wenn ich mich in der Wortwahl oder in der Beurteilung falsch ausgedrückt haben sollte oder ihr habt euch verletzt gefühlt oder du, auch die Michaela hat sich verletzt gefühlt, dann tut mir das sehr leid und das möchte ich dann hiermit auch zurücknehmen. Dann zu unserem gestrigen Thema Schwule und Profifußball schreibt Arndt, 23 Jahre alt, hi Domian. Mir geht das ganze Gerede über schwule Fußballer total auf die Nerven. Ich bin absoluter Fußballfan und mir ist es völlig egal, was die Jungs im Bett machen. Von mir aus sollen sie schwul sein oder auf Transen stehen. Für mich zählt nur ihre Leistung auf dem Platz. Ich will von den Heteros auch nicht ihre Frauengeschichten hören und lesen. Also, lasst uns damit in Ruhe. Wir wollen nur über Fußball sprechen. Die Meinung von Arndt. So, dann zum Thema demente Mutter, hatten wir diese Woche auch, schreibt Karin, 45, hallo Domian. Ich schätze dich ansonsten sehr, nur bei dem Gespräch mit der Dame, die darüber nachdenkt, ihre demenzkranke Mutter ins Heim zu geben, hast du völlig versagt. Ich finde, als Kind hat man auch ein Recht auf ein eigenes Leben. Du hast gesagt, die Mutter hat sich früher um dich gekümmert, jetzt solltest du dich um die Mutter kümmern. So ein Quatsch. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich geboren werden wollte. Also hatte meine Mutter die Pflicht, sich um mich zu kümmern. Ich aber habe nicht die Pflicht, mein ganzes Leben für meine Mutter zu opfern. Die nächste Post kommt zum Thema sterbende Mutter von Anna. Anna schreibt, Mensch Domian, dein Gespräch mit dem jungen Mann, ich glaube, er hieß Thilo, dessen Mutter im Sterben liegt, hat mich total umgehauen. Und dich hat die Geschichte auch völlig mitgenommen, das konnten wir alle sehen und hören. Ich habe so großen Respekt vor eurer Sendung, deinem Team und vor dir. Nirgendwo im Fernsehen sonst kann man so tiefe und ehrliche Augenblicke miterleben. Dank an deine Chefin, eure Intendantin, dass sie dieses Radio-TV-Format ermöglicht. Da schließe ich mich sehr gerne und voll und ganz an. So, und dann noch eine Mail zum Thema Erzengel Michael. Moritz schreibt, hallo Domian, die Sendung übernatürlich. Letzte Woche war ein mega Highlight. Du bist nicht nur ein einfühlsamer Interviewer, sondern auch ein glänzender Entertainer. Ich habe mich vor dem Fernseher schlapp gelacht. Bitte, bitte macht mehr Sendungen zum Thema übernatürlich. Auch die ernsten Geschichten finde ich super interessant. PS, mich hätte noch interessiert, was der Erzengel zum bevorstehenden Weltuntergangsdatum 21.12.12 gesagt hätte. Das ist in der Tat eine interessante Frage, die mir nicht eingefallen ist im Eifer des Gefechtes. Wird die Welt am 21.12. so, im nächsten Jahr, 21.12.12, untergehen, wie viele vorhersagen? Vielleicht sollten wir nochmal einen Kontakt mit dem Erzengel herstellen und dann sammeln wir so eure Fragen, was wir ihn als fragen sollten. Mal gucken, ob wir das nochmal machen. So, ihr Lieben, Ende der Postecke. Und weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Dirk. Und Dirk ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Grüß dich, Domian. Hallo Dirk. Um was geht's bei dir? Ja, du hattest doch gerade deine Frau... Hallo? Ja, du hattest doch gerade deine Frau am Telefon, die Fragen zu Poppers hatte. Genau, ja. Ja, Kannst du uns Näheres sagen? Hallo? Ja, das ist also nicht ganz so dramatisch. Also süchtig wird man von Poppers also nicht. Mhm. Und erweitert die Blutgefäße und dadurch kommt man beim Sex in so einen rauschähnlichen Zustand. Das heißt, der Orgasmus wird intensiver, oder? Wird intensiver und fühlt sich wesentlich besser an als... Du sprichst aus Erfahrung? Ja, ganz genau. Ich benutze das also auch schon mal. Und also die Schwulen benutze ich ja also relativ fast alle. Naja, nicht alle, aber ja, viele. Ja, sehr, sehr viele, ganz genau. Und wenn das nicht gut wäre, würden die auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ja, aber es wird ein Teufelszeug sein und es sei gewarnt davor, das zu nehmen, finde ich. Also... Es ist eine illegale Droge, es ist eine seltsame synthetische Substanz. Wir wollen da mal keine Werbung für machen. Ja gut, kann ich verstehen. Ja. Wie oft konsumierst du das denn? Also ich habe früher, da habe ich das öfters benutzt, mittlerweile eigentlich nur noch ab und zu. Also ja. Das lässt auch nach. Ne? Ja. Was kostet denn so ein Ding? Also wie viel ist das, ein Fläschchen oder... Also es kommt aus Holland, beziehungsweise aus den USA und wird von USA nach Holland importiert. Mhm. Und liegt in Holland so zwischen 8 und 15 Euro. Ja. Was ich nicht weiß oder nicht genau weiß, ist das mittlerweile immer noch hauptsächlich auf die schwule Szene bezogen oder nehmen es alle mittlerweile? Oder? Nee, also auch die Heterosexuellen. Also bei Tätowierern kriegt man das zum Beispiel öfter schon mal. Unter der Ladentheke natürlich. Unter der Ladentheke, weil es illegal ist, ja. Ist in Deutschland immer noch, fällt halt unter BTM-Gesetz. Es ist eine Droge, für die man bestraft wird, wenn man sie benutzt. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. Wie interpretierst du, hast den Fall ja mitgehört von Christine. Ja. Wie interpretierst du das? Was ist da mit ihrem Mann los? Was meinst du? Ja, es gibt ja Heterosexuelle, die eigentlich schwul sind und jahrelang mit einer Frau zusammenleben, weil für die Gesellschaft, in der Gesellschaft so einfach zu leben ist. Mhm. Und die spielen den Frauen ja irgendwo was vor. Du glaubst, das ist in dem Fall ist das so mit ihrem Mann? Genau, weil dann irgendwann setzt sich die Natur wieder durch und der will dann sein schwules Leben irgendwann ausleben. Ja, ja. Also du glaubst auch, dass das ein schwules Doppelleben ist und die Frau ziemlich verarscht wurde in der letzten Zeit. Ich denke schon, ja. Ja. Ja, verarscht ist schwierig, weil er steht sich ja selber auch auf der Krawatte, ne? Ja, ja schon, aber er ist ja nicht ehrlich seiner Frau gegenüber. Das ist, ja nicht das ist richtig, ja. Das ist natürlich ziemlich schufelig, das stimmt. Ja. Gut, Dirk, das war nur ein kurzes Statement zu dieser Droge. Ganz genau. Und du bist aber mittlerweile relativ weg davon, habe ich so richtig verstanden? Ja, also es ist nicht so dramatisch, also man wird nicht süchtig davon und gesundheitsschädlich, also nur zusammen mit Viagra ist es also gefährlich, aber ansonsten relativ ungefährlich. Okay, aber wir wollen es dennoch nicht verharmlosen und es ist besser und sehr empfehlenswert, den Sex ohne diese Droge zu haben. Genau. Dirk, danke für den Anruf und die kurze Einschätzung. Ja, du hast eine tolle Sendung. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. Schönen Abend. Danke, tschüss. Und schon geht's weiter mit Ferdinand und Ferdinand ist 63. Hallo Ferdinand. Guten Abend. Guten Abend. Weswegen hast du mich angerufen, Ferdinand? Ja, ich habe angerufen zu der Sendung, mir läuft die Zeit davon oder so ähnlich war das ja. Genau, so war es diese Woche. Mhm. Ja, ich habe da auch ein großes Problem. Ich bin vor 2 Jahren am Herzen operiert worden. Ja. Mir sind also Bypässe gelegt worden und bei der Operation ist mir eine Infektion gesetzt worden mit resistenten Viren. Also dieser berühmte Krankenhauskeim? Die berühmten MRSA-Keime, ja. Oh, war ja. Und zwar ins Sternum, was heißt dort noch, Brustbein. Ja. Ich habe das sehr schnell gemerkt. Die Ärzte haben das erst, ja, haben mich für verrückt erklärt. So schnell könnte man das nicht merken. Nach wie hast du das gemerkt? Tagen. Wie hast du das gemerkt? Ja, weil in der Tiefe ein Hitzegefühl war. Hm. In der Tiefe der OP-Narbe. Es wird ja das Brustbein aufgetrennt für die Herz-OP. Ja. Und in der Tiefe der Narbe war also Hitzegefühl und auch Schmerzen, vermehrt Schmerzen, zunehmend Schmerzen, von Tag zu Tag mehr. Ich bin dann, sollte dann entlassen werden, ganz normal, weil von außen sah die Narbe völlig normal aus, wunderbar, Bilderbuch. Bin dann bei den Abschlussuntersuchungen kollabiert und also mir ist schwarz vor den Augen geworden, ich bin dann hingeschlagen und so unglücklich gefallen. Aufs Brustbein gefallen, dass das also in mehrere Stücke zerbrochen ist. Dann hat man mich ja sofort wieder in OP transportiert. Das sollte dann neu fixiert werden. Und hinterher, als ich dann wieder wach war, teilte man mir ganz erstaunt mit, da hätte man Eiter gefunden. Ich bin dann Vakuumpumpe angeschlossen worden, also es ist ein bestimmtes Verfahren, da wird das Sekret abgesaugt, man bekommt also einen Schlauch dann da rein und das saugt Tag und Nacht das Sekret ab, damit das nicht weiter in den Knochen wandert. Wurde und dieses Sekret ja nicht untersucht nach diesem Keim? Doch, natürlich wird das untersucht. Also man hat das dann schnell diagnostiziert, bald diagnostiziert. Kann man sofort, ja, das geht ganz schnell. Das heißt, da war klar, du hast diesen Keim? Ja. Die Operation am Herzen ist gut gelungen, aber du hast diesen Keim. Das ist gut gelungen, nur eben diese Infektion. Das Ganze war vor 2 Jahren. Das war die OP war am 30. Dezember 2009. Wie geht es dir heute? Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Problem war dann, dass die Ärzte in der Klinik, es gibt ja heute nur noch diese Fallpauschalen, das heißt, die bekommen für einen Fall eine bestimmte Summe. Und der Patient muss also so früh wie möglich raus. In meinem Fall war das wohl auch so. Die haben dann nicht lange genug abgewartet mit dem Absaugen des Sekrets, bis die Wunde sauber war. Das wieder zugemacht, mit der Folge, dass 3 Tage später schon wieder durcheiterte. Und dann war die Infektion so schlimm, dass eben nichts anderes, ich bin dann verlegt von einer anderen Klinik, so schlimm, dass nichts anderes mehr übrig blieb, als das Brustbein zu entfernen. Das heißt, ich lebe jetzt ohne Brustbein. Entschuldige, wenn ich das mal so frage, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, sind dann die sämtliche Rippen auch weg? Nein, die Rippen sind noch da. Aber der mittlere Knochen ist weg? Der mittlere Knochen, der dem Brustkorb Halt gibt, ist weg. Und damit wird der Brustkorb sehr instabil. Ja. Das heißt, jede vor allen Dingen Drehbewegung führt sofort dazu, dass die Knochen aneinander reiben. Die Ärzte nennen das Krepitationen. Das sind sehr schmerzhafte Reibungen der Knochen aneinander. Und man kann nichts mehr tragen, weil das ganze Gewicht ja dann jeweils direkt auf den Brustkorb geht. Und ist das Herz auch gefährdeter? Das Herz ist auch gefährdeter dadurch. Es hat auch bei mir, die Speiseröhre ist mit angegriffen worden von der Infektion. Also ich habe auf Leben und Tod gelegen da. Ist denn die Infektion jetzt bekämpft? Die ist jetzt weg. Die ist weg. Also das ist im Moment zu. Es kann aber jederzeit wiederkommen. Das wird also extra betont. Es ist nicht gesagt, dass der Keim jetzt wirklich weg ist, aber zurzeit habe ich keine Beschwerden mit der Infektion. Die Infektion ist zurzeit nicht da. Ach, das kann sein, dass dieser Keim sich irgendwo noch im Körper versteckt und ausbricht. Richtig. Und das Schlimme dabei ist aber, dass das zu Behinderungen führt. Man ist also danach wirklich schwerbehindert, ist 100% schwerbehindert, weil die Atmung behindert wird dadurch. Die Rippenhebung ist ja nicht mehr möglich. Die Rippen können sich nicht mehr heben, weil das Widerlager vorne fehlt. Tut das beim Atmen auch weh? Das tut weh. Es ist so ein Gefühl, als vorne der Brustkorb fühlt sich an, als hätte ich da eine Stahlplatte drin. Ja. Wie ist das beim Schlafen? Wie kannst du... Ich kann kaum schlafen. Also ich schlafe meist im Sitzen auf der Bettkante. Also ich kann mich nur auf die Seite legen. Im Rücken bekomme ich sofort keine Luft mehr. Ach so. Und aber die Seite muss, das tut dann wahrscheinlich auch weh, wenn man dann auf die Seite... Das tut auch weh, ja, natürlich. Das dauert dann, bis ich die Lage habe. Aber nach einer halben Stunde ist dann schon wieder Schluss. Da wäre es, wenn ich tatsächlich eingeschlafen bin, nach einer halben Stunde werde ich vor Schmerz wieder wach. Kannst du... Obwohl ich Morphium-Patient bin. Also ich nehme Morphium. Ach, du bekommst dafür Morphium. Ja, und noch zwei weitere schwere Schmerzmittel. Dreimal am Tag, also alle acht Stunden nehme ich richtige, volle Dosis. Dein Leben ist durch diesen Vorfall komplett... Komplett. Ich kann verändert. Durch den Luft... ich habe also nur noch die Zwerchfellatmung zur Verfügung, also die Bauchatmung. Mhm. Das ist also nur noch ein geringer Anteil an Atemkapazität. Das heißt, ich kann nur wenige Schritte laufen und dann bin ich am Ende. Das heißt, du kannst gar nicht groß die Wohnung verlassen? Ja, doch, kann ich verlassen, aber eben, wie gesagt, so, das fängt an mit, je nachdem, wie ich drauf bin, 10 bis 15 Schritte. Ach, dann musst du wieder stehen und dich erholen. Pause machen, dann weiter und das verkürzt sich dann nachher bis auf 2 bis 3 Schritte. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Mhm. Wenn ich 100 Meter schaffe, dann ist das für mich wie ein Marathon. Das heißt, du kannst gar nicht alleine einkaufen? Nein, ich muss Hilfe mitnehmen. Ich habe zum Glück eine Haushaltshilfe. Mhm. Ich kann auch meinen Haushalt nicht mehr alleine machen. Ja, klar, ich kann mir nicht mal die Strümpfe alleine anziehen, ja, weil das Bewegungen sind, die den Brustkorb so sehr verdrehen, dass ich, das ist so schmerzhaft, das geht gar nicht, trotz Schmerzmittel. Alles wegen dieses Keims? Ja. Gibt es da eigentlich, kann man da irgendwie das Krankenhaus zur Rechenschaft ziehen? Das ist ja eine Hygiene. Leider nein. Das Problem ist eben, dass das als so die Infektion in Deutschland als schicksalhaft angesehen wird. Mhm. Wobei das ein... Es ist mangelnde Hygiene. Es ist mangelnde Hygiene und die Krankenhäuser sind schuld, das muss man so sagen. Ja. Ja. In anderen Ländern passiert das... Und das war eine renommierte Klinik in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das war das Herz, ich sage das jetzt einfach mal. Ja, müssen wir vielleicht nicht, dann die können sich wieder nicht äußern und dann. Es passiert ja in allen großen Krankenhäusern. Jedenfalls, es war also eine renommierte Herzklinik in Nordrhein-Westfalen, das in Badenhausen. Du hast zu dem Thema angerufen, mir läuft die Zeit davon. Ja, das Problem ist, dass meine also ich merke, wie es permanent bergab geht mit mir. Also mein Zustand wird immer schlechter. Körperlich und auch seelisch wahrscheinlich, ne? Ja, auch das. Natürlich. Das zermürbt einen ja auch so etwas. Ja, ja. Und auch dieser permanente Schmerz. Ich habe ja trotz Schmerzmitteln permanent Schmerzen. Die Schmerzen beziehen sich auf den gesamten Brustkorbbereich. Ja, ja. Ja. Und wie gehst du mit diesem Schicksal um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich muss es erdulden. Was bleibt mir denn übrig? Ich habe ja keine Wahl, ich habe ja keine Alternative dazu. Ist das, könnte das, was jetzt geschehen ist, könnte das zum Tod führen? Oder ist es, ist es nur, was heißt nur, ist es eine qualvolle Belastung? Ja, es sieht also so aus, das ist relativ selten, diese Geschichte mit der Sternumresektion, also mit dieser Brustbeinentfernung. Aber es gibt eine größere Untersuchung, neuere hier in Deutschland, und die hat man dann abbrechen müssen, weil das war eine angesetzt als Langzeituntersuchung. Mhm. Nach 5 Jahren lebten nur noch 17% der Probanden, und dann hat man es abgebrochen, weil es nicht mehr aussagefähig war. Ja. Das heißt, meine Lebenserwartung ist sehr gering. Wenn man so sagt, mir läuft die Zeit davon, dann hat man ja, haben viele Menschen ja noch irgendwie so ein Traum, ein Wunsch. Hast du das noch für dich? Ja, und ob. Und das wäre? Ich habe einige Jahre in der Türkei gelebt. Es waren die schönsten Jahre meines Lebens übrigens. Wo hast du gelebt in der Türkei? Ich habe ein Reisebüro dort gehabt. Also ich bin hingefahren als Langzeittourist. Und bin dort geblieben, bin dann ins Tourismusgeschäft gerutscht und das lief von Anfang an wahnsinnig gut. Und wo war das, das Büro? Meine Privatwohnung war in Fethiye. Ah ja, ja. Ja, ist bekannt. Ja, da war ich auch schon mal. An ja, der ja. Südküste. Ja, ja, natürlich, ja. Mhm. 200 Kilometer westlich von Antalya. Mhm, genau, genau. Ja. Und das ist dein Traum, dort nochmal hinzufahren? Ich habe dort Freunde. Und ich möchte so gerne nochmal dahin fahren, aber es geht halt nicht mehr. Es geht absolut nicht mehr? Es geht nicht mehr. Auch mit Betreuung nicht? Ja gut, mit Betreuung würde es gehen, aber ich habe das Geld nicht. Ja, natürlich, natürlich. Und das wenn, ist auch und eine wenn, finanzielle Sache. Und wenn, dann müsste es ganz schnell passieren, weil jeder Monat, der vergeht, arbeitet gegen dich. Ja. So wäre es, ne? Ja. Und wenn, dann sowieso nur im Winterhalbjahr, weil im Sommer mit der Hitze weiß ich nicht, wie ich das verkraften würde. Also es... Mann, Ferdinand, da kann ich natürlich auch nichts machen und das tut mir so leid. Das würde ich dir so von Herzen wünschen, wenn das dein Traum ist und wenn du so gute Zeit in der Türkei verlebt hast und die glücklichste Zeit deines Lebens, wenn man dann nochmal dahin könnte, ist das natürlich ein großes Glück. Und vor allen Dingen auch die Orte nochmal besuchen, also diese ganzen antiken Städte. Also ich interessiere mich für Geschichte sehr stark. Meinst du denn, dass du so einen Flug durchaus noch verkraften Den Flug könnte? Würde ich verkraften, denke ich. Weil mein Herz ist wieder relativ okay. Ja. Das wäre ja da das größte Risiko, das Herz. Und das funktioniert nach der OP bisher. Ja, und wenn du ganz vorsichtig dort unten dich bewegen würdest und Betreuung hättest und dann gefahren würdest natürlich, dann könnte es ja vielleicht gehen. Ja, nur... mir ist schon klar. Betreuung ist eben das Problem. Das kostet alles Kohle. Das kostet alles richtig Geld. Und dann habe ich eben auch Angst davor, wenn, dann möchte ich natürlich auch all diese Orte besuchen, die ich mir da erarbeitet habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war nicht nur in Ephesus oder so, diese bekannten Orte. Kann ich mir nur vorstellen, wenn du länger in der Türkei warst, dass du dir alles da angeguckt hast, was interessant war. Ja, ich habe nicht 0815-Tourismus gemacht, nicht diesen Neckermann-Tourismus, sondern mit deutschen Partnern zusammen dort Studienreisen veranstaltet. Ja. Ferdinand, da kann ich dir natürlich nicht helfen. Das würde ich von Herzen gerne tun, aber ich kann es leider nicht. Ich kann, von mir aus kann ich dir nur Glück und gute Wünsche sagen und würde mich sehr freuen für dich, wenn es irgendwie eine Fügung gäbe, dass du das noch erleben könntest. Von Herzen würde ich es dir wünschen. Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für den Anruf von dir. Und, ja, nicht zu danken. Und wünsche dir wirklich von Herzen viel, viel, viel Kraft. Und alles, alles Gute. Ich glaube, alle Menschen, die jetzt zugehört haben, schließen sich diesem Wunsch und diesen Wünschen an. Ja, vielen Dank auch. Alles, alles Gute von Herzen. Ja. Auf danke. Wiederhören, Ferdinand. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir weiter mit der Peggy. Peggy ist 35. Hallo, Peggy. Hallo. Hallo, Peggy. Um was geht's bei dir? Ja, hallo. Hallo. Ja, und zwar geht's darum, dass am 10. Mai 2011 meine damalige 15 Monate alte Tochter in Kairo entführt worden ist von ihrem Vater. 15 Monate alt war sie. Hast du ja, gesagt? Damals war sie 15 Monate alt. Ja. Wo ist das Kind jetzt? Um es gleich zu fragen. Das Kind ist immer noch beim Vater. Also ich habe keinen Kontakt. Ich krieg ab und zu mal eine Mail von ihm. Da wurde mir dann geschrieben, dass es Soraya gut geht. Also ihr Name ist Soraya. Und ansonsten eigentlich nur Beleidigungen für mich. Im Mai ist es passiert, am 10.5. in diesem Jahr. Warst du mit dem Kind in Urlaub in Ägypten? Nee, also ganz kurz mal erzählt, ich habe den Vater 2008 im Internet kennengelernt. Das ging dann recht schnell. 2008 März war ich dann das erste Mal in Alexandria in Ägypten für 10 Tage. Also ich kann sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben gleich also schnell geplant. Es wurde dann gesagt, dass ich dann nach Alexandria ziehe. Das wurde bei dem ersten... Bei dem ersten Besuch wurde das schon gesagt? Ja. Entschuldige, ist das nicht ein bisschen naiv? Also, ist das nicht ein bisschen leichtgläubig? Im Nachhinein, ja. Ja, ja, natürlich. Aber erzähl mal weiter. Ja, dann bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und im Juni 2008 war ich dann schon in Ägypten. Mhm. In Alexandria für über ein Jahr. Ich habe mit ihm zusammengelebt, bei seiner Familie, im Haus. Ja. Ja, und 2009, aufgrund meiner Schwangerschaft, bin ich dann Ende 2009 zurück nach Deutschland gekommen. Also wir waren noch zusammen, es gab auch keine Streitigkeiten oder sonst irgendwas. Aber warum hast du das Kind dann nicht in der Türkei, in Ägypten geboren? Weil die erstmal die medizinischen Zustände hier, also in Ägypten. Und zweitens musste er selber zur Armee zu der Zeit, also Ende 2009. Er musste seine Papiere fertig machen und er wurde sozusagen zur Armee eingezogen. Und ich alleine in Ägypten, das wäre gar nicht gegangen. Du hast gerade gesagt, hier in Ägypten, rufst du aus Ägypten an? Nee, das ist kurioserweise, sage ich das manchmal. Ach so. Mhm. In Ägypten. Mhm. So, dann ist das Kind in Deutschland geboren worden. Und dann? Wie ging es denn weiter? Also Soraya ist am 22.01. Januar 2010 geboren worden. Mhm. Wir waren immer, also wir haben eigentlich ständig Kontakt gehabt, per E-Mail, SMS, Chat. Und und dann hieß es, natürlich, er möchte ja sein Kind sehen. Natürlich, ja. Und es hat natürlich, also es hat nichts dagegen gesprochen, warum sollte es nicht so sein? Hm. Wie ich gesagt habe, also wir hatten keine Streitigkeiten oder alles gut. Anderes. Du hast dich mit der Familie auch gut verstanden? War alles super gewesen, ja. War alles super. Und im Februar 2011 wollte ich eigentlich das erste Mal dann nach Ägypten, aber oder Januar, ich weiß gar nicht mehr, aber dann kam das ja mit dieser Revolution. Dann wurde alles gecancelt und ein paar Monate später meinte er dann, er würde mir Tickets schicken und wir werden einen 14-tägigen Urlaub machen in Sharm el-Sheikh. Aber da war ja schon eine ganze Menge Zeit vergangen, seitdem das Kind geboren worden war. Und ihr hattet das Kind immer noch nicht gesehen gehabt? Ja, nur über Webcam. Ah ja. Und dass ich ihnen halt die neuesten Bilder schicke. Und warum ist er nicht mal nach Deutschland gekommen? Ja, weil er zur Armee war. Also da konnte man nicht mal Urlaub machen, eine Woche oder sowas? Ne, ich glaube, in Ägypten ist es nicht so, dass man einfach mal Urlaub machen kann. Verstehe. Das ist übrigens eine Leitung, als würdest du aus Ägypten anrufen. Eine ganz merkwürdige Leitung. Aber du bist in Deutschland. Ja. Ja. Ich bin in Deutschland, okay. So, dann bist du da runtergefahren. Ich bin, und zwar wurden mir dann am 8. Mai die Tickets geschickt und am 10. Mai ging dann unsere Reise los. Mhm. Wir sind dann gegen 20 Uhr in Kairo angekommen. Ja. Und er hat uns am Flughafen noch 2 Stunden warten lassen, weil er hatte dort angerufen und meinte, es gab einen Unfall und er kommt später und im Endeffekt weiß ich nicht, ob es gestimmt hat oder nicht. Ja. Und gegen 22 Uhr kam er dann mit 3 seiner Freunde. Das Gepäck wurde dann ins Auto eingeladen. Wir sind eingestiegen und dann ging es Richtung Kairo Zentrum. Nach etwa 30 Minuten hat das Auto angehalten in der Straße. Es hieß eigentlich zuvor, dass wir von Dienstag zu Mittwoch in einem Hotel in Kairo bleiben werden. Ja. Ja, und das Auto war halt angehalten und er meinte, ich kann jetzt aussteigen, wir sind dort. Ich bin ausgestiegen, und Sekunden später ging die Tür schon zu und das Auto ist weggefahren. Du hattest dein Kind im Arm? Samt meiner Tochter. Das Kind war also, noch im Auto. Um die Sitzordnung mal zu bestimmen, es gab einen Fahrer, der Beifahrer und wir haben so hinten zu dritt gesessen, links ein Freund von ihm, in der Mitte Sorayas Vater und ich, genau. Und das Kind, wo? Und er hatte Soraya in der Mitte auf dem Schoß. Ja. So, dann ist das Auto abgefahren mit dem Kind und mit ihm. Ja, komplett. Also nicht nur Kind, also komplett alles. Also mein Gepäck, alles. Das heißt, du standst da. Nichts in der Straße. Da ist niemand ausgestiegen sonst. Also ich, du standst ganz alleine, ohne Gepäck, ohne nein, alles in Kairo auf der Straße. Also das war so eine Sekundensache. Ich habe im ersten Moment, in der ersten Minute, habe ich noch gedacht, die wollen das Auto vielleicht einpacken. Hm. Gott, also, was für ein Horror! Was für ein Horror! Ja. Also Trauma pur. Hast du dich denn, was macht man denn? Du warst wahrscheinlich, du kanntest dich da gar nicht aus in der Gegend, wo man dich rausgelassen hat. Was macht man denn dann? Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Also ich glaube, ich habe das erst nach ein paar Minuten realisiert. Wohin wendet man sich denn dann? Wohin hast du dich gewandt? Ja, ich bin dann ein bisschen durch die Straßen, also gelaufen, und dann hat ein Taxifahrer angehalten und hatte mich dann gefragt, ob er mir helfen kann. Und ich meinte dann zu ihm, er soll mich bitte zur nächsten Polizeistation bringen. Mein Kind wurde gerade entführt. Und so war es dann auch. Und dann war ich von Dienstag, so war es dann auch, genau. Mhm. Ja, und aufgrund, dass ich ja also wirklich nichts mehr hatte, habe ich 12 Stunden auf dieser Polizeistation gesessen. Wahnsinn. Da wurde eine Anzeige geschrieben und am Mittwochvormittag wurde ich dann zur deutschen Botschaft gebracht. Peggy, lass uns mal einen Sprung machen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, dass diese wahnsinnige Geschichte so ganz im Detail zu erzählen. Ihr seid ausschließlich nach ägyptischem Recht verheiratet. Wir sind gar nicht verheiratet. Ach so, ich dachte, ihr hättet in Ägypten dann geheiratet. Nee, also das kommt noch dazu, dass wir gar nicht verheiratet sind. Das heißt, die deutsche Botschaft wird es dir erklärt haben, welche Rechte hast du? So wie es aussieht, gar keine. Hast du noch Kontakt? Also als ich zum Vater? Ja. Ja, wie gesagt, halt nur per E-Mail. Also er lässt mir gar keine Chance, dieses Kind zu sehen. Ich meinte jetzt, Webcam oder sonst so. Ich meinte jetzt auch, ja, du hast es am Anfang ja schon gesagt, aber es gibt keinen Kontakt per Telefon oder so, das ist gar nichts. Gar nicht. Du gar weißt nicht. Im Klartext auch gar nicht, also genau, wo das Kind sich aufhält. Ich weiß überhaupt gar nichts. Wie null, zero. Wie geht es dir in dieser furchtbaren Lage? Ja, schlecht. Also schlecht, total schlecht. Also es ist nicht nur das. Wir haben ja auch, meine Familie hat Anwalt engagiert. Hm. Und der hat uns ja sozusagen in den finanziellen Ruin auch noch getrieben. Hm. Das kommt noch dazu. Also da sind Dinge gelaufen. Hast du dich mal, man hört ja immer kann wieder, man gar nicht beschreiben. Ja, man hört ja immer wieder solche Geschichten, dass Kinder dann von Männern entführt werden in arabischen Ländern vorwiegend. Hast du dich mal mit anderen auch betroffenen deutschen Frauen oder Männern mal zusammengetan und mal Erfahrungen ausgetauscht? Also ich habe im Internet viel Kontakt mit anderen Frauen. Ah ja. Und ich kann nur andere Frauen, ich kann andere Frauen einfach nur warnen. Warnen, sich mit jemand aus dem arabischen Gebiet einzulassen. Ja, man kann es auch nicht so, man kann es auch nicht pauschal sagen. Man muss auch ein bisschen, ich will auch nicht alles über den Kamm scheren. Du bist auch sehr naiv rangegangen, muss man sagen. Wieso? Naja, wenn du dich schon so gleich, so schnell auf diese Beziehung eingelassen hast, dass du so schnell schwanger geworden bist, ohne den Mann die Verhältnisse zu kennen. Das war nur ein zunächst. Also ich muss mal dazu sagen, das ist. Hallo? Hallo? Ja, die Leitung ist wirklich sehr schlecht, ja? Peggy. Hm? Du wolltest was sagen noch? Bin ich schwanger werden und Soraya ist ein Wunderkind. Soraya ist ein Wunderkind? Hallo? Wie meinst du das, ja? Ja, weil ich nicht schwanger werden konnte und ich war lange in einer Beziehung und ich habe lange probiert, schwanger zu werden. Ach so. Und als mir die Mitteilung gemacht wurde in Ägypten, ich bin schwanger, das war natürlich. Ich verstehe. Unbeschreiblich. Ich verstehe, Peggy. Peggy, die Leitung ist so schlecht, dass ich größte Mühe habe, dich zu verstehen, weil es immer so Aussetzer gibt und dann hören wir dich auch nicht. Also mir tut das erstmal natürlich für dich wahnsinnig leid, dein Kind ist weg. Was gibt es für eine größere Katastrophe für eine Mutter? Ja. Ich möchte jetzt, dass wir dich sofort gleich nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Mal gucken, wie wir dir vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen zur Seite stehen können. Okay? Alles klar. Gut, okay. Liebe Peggy, du legst auf und wir melden uns gleich. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch mal an dieser Stelle kurz unser Thema nächste Woche Mittwoch sagen. Übrigens, wir sind am Montag hier. Die Sendung findet am Montag statt. Nächste Woche Dienstag nicht, weil da ist ja zumindest hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag, der 1. November. Und nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben wir wieder Themennacht. Und das Thema heißt Glücksmenschen. Und nächste Woche in unserer Themensendung am Mittwoch möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die ganz großes Glück haben oder hatten. Zum Beispiel, weil sie im Lotto gewonnen haben oder weil sie ein großes Unglück überlebt haben oder weil sie eine große Krise hinter sich gelassen haben oder weil sie vielleicht endlich die ganz große Liebe gefunden haben. Also nächste Woche geht es rund um das Thema Glück bei uns in der Sendung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt begrüße ich noch sehr herzlich die Christa und Christa ist 68. Hallo Christa. Ja, hallo, schönen guten Abend, Domian. Ich wollte nur kurz ein Feedback geben auf die Dame, die vorhin so verzweifelt war, weil ihr Mann Poppers sie da gefunden hat. Ja, gerne. Und zwar, ich habe vor Jahren mal, soll aber eigentlich keiner wissen, heimlich im Begleitservice gearbeitet, bin also nur in Hotels gegangen und da hat also wirklich, das sind ja alles Hetero-Männer gewesen, da hat wirklich fast jeder dritte Mann dieses Poppers benutzt. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Erstmal wusste ich auch gar nicht, was das ist. Und die haben auch immer sehr viel Geld mehr bezahlt. Welchen Zusammenhang gibt es da zwischen, wieso haben die mehr Geld bezahlt? Weil die das genommen haben? Ja, eben, das habe ich dann auch später erst dann erfahren, also mich da auch ein bisschen kundig gemacht, weil es dann ja wohl eine verbotene Substanz ist. So, und dann hatte ich dann auch gute Stammgäste und hier, dann rief einer an, der aus der Stadt ja kam, ja, ob ich das besorgen könnte. Ich sage, wo soll ich denn das besorgen? So blöde, wie ich war. Im Sexshop, das kriegen sie, also ich rufe aus einer norddeutschen Großstadt an, wirklich in jedem Sexladen und am Ladentisch, das kostet ein Euro mehr nicht. Und wieso haben die diese Gäste dir mehr Geld gezahlt? Ja, und deswegen, das wollte ich sagen, vielleicht hört die Dame ja noch zu, die soll sich gar nicht so viel Gedanken machen, dass ihr Mann eventuell jetzt schwul ist, sondern die haben dann nur mich angeguckt, ich habe mich so weit ausgezogen, bis auf die Unterwäsche, die wollten gar keinen Verkehr, das sind Männer, die Erektionsstörung haben. Ach so. Und dadurch benutzen sie das eben, weil da die Durchblutung im Penis mehr ist. Und aber jetzt habe ich immer nicht verstanden, warum die dir mehr Geld bezahlt haben. Ja, das wusste ich erst auch nicht. Und dann habe ich dann mal eine andere Dame, die ich da so durch Zufall mal kennengelernt hatte, kurz befragt. Sagt sie, eben weil es eine verbotene Sache ist. Ach so, jetzt verstehe ich. Also es kann durchaus sein, dass der Mann von der Christine, die vorhin angerufen hat. Aber irgendwas ist ja im Busch bei ihm. Ja, aber auch mit den Ringen. Und diese Ringe, die haben die auch genommen, damit haben die den Penis ja abgebunden. Und dann stand er dadurch und die haben sich das dann einfach nur selber gemacht. Okay, wie auch immer, die Christine ist beunruhigt und zu Recht, weil er ihr nicht sagt, was los ist. Ob er nun zu einer Prostituierten geht oder zu einem Kerl geht, ist ja auch egal. Ja, aber ich denke vielleicht eher, dass sie sich gar nicht so sehr sorgen. Sie sagt ja auch, dass ihre Ehe nicht so ganz in Ordnung ist. Dass er sie vielleicht, wenn sie nicht zu Hause ist, es sich ganz alleine selber macht. Tja. Das muss also gar nicht sein. Kann vielleicht so sein. Ich vermute eher doch die andere Richtung. Aber das ist ja interessant. Auf jeden Fall, was du erzählt hast, wusste ich so nicht, dass das in den Kreisen auch verbreitet ist. Ja, deswegen habe ich eben nochmal versucht, da durchzukommen, weil ich da also auch erst... Ja, und also das ist eine Sache, wie gesagt, und auch so im Freundeskreis, wie man heute mal so spricht, wie gesagt, das nehmen ganz viel. Das ist so ganz kurzer Rausch, nur 2-3 Minuten. Christa, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Abartig. Schön, dass du noch durchgekommen bist und uns das kurz erzählen konntest. Ja, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Tobias Linke. jetzt ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes, ein gutes Wochenende. Wir sind, wie gesagt, in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder hier mit einer freien Themennacht. Ich freue mich auf euch. Ich bin gespannt. Schönes Wochenende nochmal. Bis dahin. Ciao.